1 Live. 4. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Ich schau mal kurz, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Was ich heute unter anderem gerne einbringen würde, das ist erneut das Debütalbum des jungen Briten James Blake, allerdings nicht in dem massiven Umfang, wie ich das in der letzten Woche getan habe. Es gibt wieder verrückte neue Sachen aus der skandinavischen sogenannten Squeeze-Szene. D-Bridge und sein Label Exit kommen mit einer brillanten, sehr üppigen Compilation daher, Doppel-CD, Funky Fräuleins soll ein Stichwort sein und die neue britische Jazz-Szene, auch da habe ich ein, möglicherweise auch 2 Tracks mitgebracht, denn eine ganze Reihe von Gruppen aus dieser Szene präsentieren sich in den nächsten Wochen in Deutschland, in einigen Clubs, auch hier im Sektor. Los geht's mit einem Duo aus Los Angeles, Rainbow Arabia, ein wunderschönes Album, Boys and Diamonds heißt das. Und wie eine ganze Reihe anderer neutönerisch gesinnter amerikanischer Indie-Bands balancieren die beiden aus Los Angeles wunderbar zwischen Elementen aus New Wave, Afro-Musik, Samples. Man denkt hier und da an Gruppen wie Yearsayer oder auch Gang Gang Dance. Rainbow Arabia hier mit Without You aus dem Album Boys and Diamonds. Open-minded, I'm free. Wanna see, wanna see, wanna see my third eye. Open heart and I'm free. Wanna see, wanna see, wanna see my third eye. Hier. Gleich noch mehr zu diesem Geschwisterpaar aus Helsinki. Aber den Namen will ich schon mal hinter mich bringen. Le Corps Mains de Françoise. Musik aus ihrem neuen Album Love and Nature. I've seen my whole life. I told you, I know you won't believe. It's like I see my whole life flashing right before me. So even if I told you, told you, told you, told you, told you, it's like I see my whole life flashing right, flashing right, flashing right, flashing right, flashing right, flashing right. Even if I told you, I know you won't believe. It's like I see my whole life flashing right before me. So even if I told you, I know you won't believe. It's like I see my whole life flashing right. Wir sind hier bei 1Live4. Ich habe hier gerade einen Titel des britischen Duos Chasen Status gespielt, dessen neuem Album No More Idols man kaum noch anhört, wo diese Formation eigentlich herkommt, nämlich aus der UK Drum and Bass Szene. No More Idols heißt das Album und kommt größtenteils mit so etwas trance-artig geratenen Pop-Tracks im Grime und Dubstep Groove, so wie wir das hier auch gehört haben im Titel Flashing Lights. Davor habe ich eine ältere Nummer gespielt von der New Yorker Frauenband Luscious Jackson. Und schuld daran ist im Grunde das Helsinki Geschwisterpaar, das ich zuvor spielte, Emma und Mia, nämlich die beiden Schwestern stehen hinter Le Corps, Mönchs de Françoise. Meine Güte, ich habe versucht, es dutzende Male vor mich hinzusprechen. und hoffe, dieser Projektbandname der beiden ist halbwegs verständlich rübergekommen. Love and Nature heißt das Album der zwei, die aus der Helsinki Elektro-Pop-Punk-Szene kommen, gleichwohl auf diesem Album aber eine Reihe von Tracks haben, die mich so an den britischen Rave um Gruppen wie Happy Mondays erinnern und wo ich schon mal in der Zeit war, fiel mir eben die New Yorker Frauenband Luscious Jackson ein, zu der ich dann auch irgendwelche Assoziationen plötzlich akustisch zu hören glaubte. Kate Schellenbach war die Anführerin von Luscious Jackson, eine Frau, die in ganz, ganz frühen Tagen, Anfang der 80er Jahre, vielleicht interessiert das ja jemand mal, Schlagzeugerin der Beastie Boys gewesen war. Luscious Jackson, eine Band, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Dann Jason Status und hier, es wird keine reine Pop-Sendung heute, der britische Produzent Contact, Not Forgotten. Im Original eine hübsche Funky-Nummer, aber noch mehr die Schuhe ausgezogen hat mir der Remix eines jungen Kerls aus Detroit. Rolando heißt er. Entsprechend ist hier der Not Forgotten Rolando Remix von Contact. Thank you. 1 Live 4, Rolando aus Detroit, remixed Contact mit dem Titel Not Forgotten. Mit Elementen aus Detroit, Techno, House und verspielter Funkiness kommt auch der nächste Track daher von einem schottischen Produzenten, der heißt Gravius. Ist mir schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, auch in Zusammenhang mit dem Hot Flush Label und Scuba. Die Junction City EP von Gravius ist soeben erschienen, daraus hier der Titeltrack. wunderschön. So schön kann es eigentlich bleiben, bleibt es aber nicht, denn dies ist ein ein öffentlich-rechtlicher Sender. Wir können nicht immer nur schön sein. Wo kämen wir da hin? Ich möchte aber gleichwohl mich so ein bisschen an dem inneren Tempo orientieren, das viele vielleicht von euch in diesen Minuten, in diesen Stunden haben, später Sonntagabend. Also für viele von euch wird hoffentlich der Begriff Stress jetzt in diesen Minuten mal so etwas wie ein wahrhaftiges Fremdwort sein. Oder anders gefragt, how slow can you go? Die abgedrehteste, verquerteste Musik, die mir in den letzten Jahren untergekommen ist, kommt aus dem finstersten Norden Skandinavien. Sie heißt Squee. Und dieser Begriff, dessen Bedeutung ich bis heute nicht wahrhaftig entschlüsseln konnte, dieser Begriff steht für absolut verdrehte, langsame Elektro-Boogie-Funk-Musik, die von den Geräuschen her allzu oft tatsächlich Squee macht. Und nach allem, was ich gehört habe, ist der Begriff auch tatsächlich aus dem Quietschen dieser uralten Analog-Synthesizer-Keyboards entlehnt. Squee. Vor einiger Zeit habe ich mal den Kopf des wichtigsten Labels, Flockster Dancehall aus Schweden, kennengelernt. Er heißt Franz Karlqvist. Und jener Franz hält mich von Zeit zu Zeit immer mal auf dem Laufenden über das, was er so veröffentlicht. Das sind eigentlich sogenannte 7 Inches, also Vinyl-Singles, die er aber aus Kosten und anderen Gründen mir natürlich nicht schickt. Stattdessen bekomme ich von ihm Dateien immer mal von Zeit zu Zeit, aber die haben eine ausreichende gute Qualität, deshalb kann ich die hier auch spielen. Zwei neue Aufnahmen von Franz Karlqvist und seinem Label möchte ich gerne spielen. Die erste kommt von Miramiki und heißt Select. Dann würde ich gerne rübergehen zum Briten Johnny Faith, der ähnlich abgedreht daherkommt, um dann wieder zurückzugehen zum Franz Karlqvist und seinem Flockster Dancehall Label mit einer Aufnahme von Boss Kite. Und das ist The Manifesto. Zunächst geht's los mit Miramiki. Select. Wunderbar. Thank you. Achtung, jetzt wird's richtig schlimm. Wir sind hier bei 1 Live 4. Einiges von dem zuletzt Gesagten war natürlich gewissermaßen kursiv gesprochen, also nicht wirklich so gemeint. Wenn hier gelegentlich das Wort schlimm auftauchte, dann natürlich im Sinne von bad, also abgedreht, böse, weiß ich nicht. Aber ich persönlich kann mich in dieser Musik wunderbar verlieren. Diese Langsamkeit, die kickt mich einfach. Und wer sich näher für diese Klänge interessiert, ich habe hin und wieder immer mal was eingestreut. Flockstar Dancehall könnte ein Stichwort sein, mit dem sich gut googeln lässt. Oder schlicht und ergreifend Squee. Das schreibt sich SKW-E. Wer da Lust hat, mal so ein bisschen rumzusuchen, der wird garantiert fündig werden und nicht zuletzt dann auch sehr zügig auf dem Flockstar Dancehall-Label landen. Oder aber auch bei der vielleicht prominentesten Figur, die Szene bisher gewissermaßen produziert hat. Das ist Eero Johannes, den ich hier schon häufiger gespielt habe mit Musik aus seinem Album. Das bezeichnenderweise dann auch gleich auf dem für neue Töne ja sehr empfänglichen Londoner Label Planet Mu erschienen ist. So viel mal dazu. Ja, wesentlich schneller geht's nicht weiter. Das ist Dubstep mit einem neuen Titel, der heißt Backseat im Duff Disco Remix. In dieser Woche erscheint das Debütalbum von Jeremy Duffy, so heißt der bürgerlich, den ich im letzten Jahr mit seiner allerersten 12er hier rauf und runter gespielt habe. Das Album habe ich leider noch nicht erwischen können. Diese 12er aber hier, Backseat im Duff Disco Remix. Hier ist Dubstep. We'll be right back. Gleich die Infos auf 1Live, dann geht's weiter mit 1Live 4. Hier einige Minuten noch ein Mann, den ich zuletzt mit einem älteren Titel gespielt habe. Anlässlich des neuen Albums von Hercules and Love Affairs schien mir ganz gut zu passen. Wie Monk aus München eigentlich immer ganz gut passen. Mittlerweile ein Ein-Mann-Projekt von Matthias Modica, der gleichzeitig auch Kopf des Labels Gomma aus München ist. Keep My Secret heißt der Track, der das neue Album ankündigt, The Bird and the Beat, das Ende dieses Monats erscheinen wird. Ich war mir gerade mit dem Genitiv nicht sicher. Viele Leute sagen Ende diesen Monats, ist aber meines Wissens falsch. Keep My Secret hier im Rub and Tuck Remix. Monk, bis gleich. We'll be right back. 1Live. Infos mit Sandra Polch um 23 Uhr. Ägyptens Militär geht auf Opposition zu. Borussia Mönchengladbach trennt sich von Frontex und das Wetter ändert sich kaum. In Ägypten soll innerhalb eines halben Jahres eine neue Volksvertretung gewählt werden. Der Militärrat hat außerdem die von der Opposition kritisierte Verfassung außer Kraft gesetzt und das Parlament aufgelöst. Damit erfüllten die Generäle wichtige Forderungen der Demonstranten. In den Behördengebäuden in Kairo wurden heute Bilder des zurückgetretenen Präsidenten Mubarak abgehängt. In der arabischen Welt gehen die Proteste weiter. Im Jemen kam es zu schweren Zusammenstößen. Sicherheitskräfte prügelten auf etwa 3000 Demonstranten ein, die sich dem Präsidentenpalast nähern wollten. Auch im Golfstaat Bahrain kommen Proteste auf. Oppositionsgruppen haben für morgen zu einer Massenkundgebung aufgerufen. In Algerien versuchten am Wochenende tausende Polizisten, eine Demo gegen die Regierung zu verhindern. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden mehr als 400 Menschen in Algerien festgenommen. Die tunesischen Behörden haben nach eigenen Angaben ihre Küstenwache verstärkt wegen der vielen Bootsflüchtlinge. In den vergangenen Tagen sind über 5000 Tunesier auf die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa geflohen. Dort hat die Regierung den humanitären Notstand ausgerufen. Die kleine Insel ist dem Ansturm nicht gewachsen. Der italienische Außenminister will morgen nach Tunis fliegen, um dort mit dem Ministerpräsidenten über die Massenflucht zu sprechen. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen Trainer rausgeworfen. Michael Frontzek muss sich einen neuen Job suchen. Seit Sommer 2009 war Frontzek in Gladbach. Der Verein ist derzeit Tabellenletzter mit 7 Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Uli Schäfer berichtet. Der Verein zog einen Tag nach dem 1:3 beim FC St. Pauli die Konsequenz aus dem sportlichen Absturz in den vergangenen Monaten. Die Vereinsführung hatte heute stundenlang im Borussia-Park beraten. Trainer Michael Frontzek hatte am Mittag noch erklärt, er mache natürlich weiter. Am Abend gab dann der Verein die Trennung bekannt. Borussias Sportdirektor Max Eberl erklärte in einer Pressemitteilung, es sei eine sehr schwierige Entscheidung gewesen. Nach den beiden Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten St. Pauli und Stuttgart habe man die Situation neu überdenken müssen. Der 1. FC Köln hat seinen 4. Heimsieg in Folge geholt und sich auf den 13. Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga vorgeschoben. Die Kölner gewannen zu Hause gegen Mainz mit 4:2. Für den Doppeltorschützen Lukas Podolski waren vor allem die 3 Punkte wichtig. Wir wollen da gemeinsam raus. Unten, das haben wir erstmal geschafft. Mit wieder einer sehr guten Leistung zu Hause. Und so kann es weitergehen. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Bremen und Hannover 1:1. In Liga 2 spielten Bielefeld und Bochum 2:2. Und Fortuna Düsseldorf hat gegen Ingolstadt mit 3:1 gewonnen. 1Live. Sektorwetter. In der Nacht 2 bis 6 Grad und stellenweise Nebel. Morgen Vormittag erst noch ganz schön, später kommen immer mehr Wolken und im Westen noch etwas Regen auf. Das sind die Höchstwerte, 8 Grad in Lüdenscheid, 9 in Langenfeld und 11 Grad morgen in Moers. Dienstag dann im Osten nochmal nass, sonst aufgelockert und trocken. Stauschau. Es ist alles frei. Eins live. 4. Den eben gehörten Titel von Monk, auch wenn er hier im Remix daherkam, noch im Ohr, wer in den vergangenen Jahren, 10, 15 Jahren versucht war, solche Tracks mit ihren mächtig schwingenden Bässen, sagen wir mal, in ganz kurzer Form erklären zu müssen oder zu wollen, der kam nicht selten auf eine Gruppe zu sprechen, deren knarzige, führende Bässe gewissermaßen immer irgendwie als Vergleich taugen. Und das ist die Leeds-Band Gang of Four, die es seit einigen Jahren schon wieder gibt, die aber jetzt vor wenigen Tagen erst ihr, wenn man so will, klassisches Comeback-Album vorgelegt hat. Das heißt Content und ich muss gestehen, dass ich es wirklich gerne höre und es hier innerhalb meiner Sonntagabendsendung einfach nicht überschlagen möchte. Deshalb geht's zunächst mit Gang of Four los, mit einem Titel aus diesem Comeback-Album. Und dann würde ich gerne ganz weit zurückgehen. Es gibt eine bezaubernde Compilation-Reihe, die jetzt in die zweite Folge geht. Die heißt Funky Fräuleins. Zweite Folge, wie gesagt, und widmet sich deutschen Sängerinnen der Vergangenheit mit der Fragestellung, inwieweit ihre Songs so etwas wie Funk in An- und Abführung natürlich verströmt haben. Auf der zweiten Folge finden sich Sängerinnen wie Hildegard Knef, Katharina Valente oder auch Uschi Moser, die ich bisher nicht kannte, mit einem Titel namens Sunny Honey, der wohl einem sogenannten Schmuddelfilm der 70er Jahre entlehnt ist und den kenne ich auch nicht. Der hieß oder heißt Atemlos vor Liebe. Zunächst, klingt ein bisschen mutig, ne? Gang of Four und dann Uschi Moser. Wir hören mal, was da am Ende bei rauskommt. Gang of Four. Thank you.

known. This mission is bold, delivering flows to make mics clinically cold with shivering toes. Written or if it isn't composed, lyrics and prose. Break shows, so consider this close. We inform on the daughter's approach. Been drawing from internal sources of hope, cutting the cords of the rope. Ad nauseum quotes causing the pause the remotes. Raise your spirit up, raise your spirit up. We drawing from a different watering hole, from those who poured and forfeit their souls for portions of gold. We form more than the purpose who formerly owned. Walking towards the goals, more taller and old. At the fork of the road, the former overseers hold. Falling they fold for their mind control formulas old. This thought is the source of the force that causes the glass ceiling and the walls to implode. With the slums opening lungs, soaking the mic, grabbing opposable thumbs, pulling the plug and running global. We the sum total of daughters and sons, totally struck dumb, whose tongues suddenly open and become vocal. Words I spit run postal, like phenomenal gusts blowing with a potency like a rum soaker. We unbroken and unsubtly run the mentally numb home. Raising the bar, breaking the cages apart, leaving the beast with a stake run through its heart. One voice greater than the sum of its parts. Hey, yo, raise your spirit up, raise your spirit up. Breaking the chains they made for us, breaking the cloud and pausing the rainfall. In this together and stepping the same course. Come on, raise your spirit up, raise your spirit up. Too much spirit to aim small. Breaking out of the limits and great force. On the higher plane, we lifted and stayed tall. Yeah, raise your spirit up, raise your spirit up. Sealed, delivered inside, 5 minutes of time. Rhyme, steer, wide, rivers, sicker than military crimes. Lyrics inclined to give light to the spiritually blind times. Raise your spirit up. Steering clear of the catch and seeing the schemes and the facts. That fear is a trap, but it's easily snatched. Keys in the latch, escaping the shrapnel of glass and won't leave with a scratch. Raise your spirit up. Drivers in the truck, postmen doing city runs. Nurses, teachers trying to strip with the little crumbs. Inmates and visiting mums on a prison run. Raise your spirit up. Raise your spirit. Dads trying to bring ribbon strung gifts with limited funds. Cleaners in the ward scrubbing clinics to their fingers cut. Immigrants on a minimum income trying to figure sums. Draw a breath in and let it fill the lungs. Awake call in a slump, axe blade hit the trunk. Great force breaking cords up with a scissor cut. We inflaming cinder blocks, so we soar well above all of those names who create storms in a cup. We underground drilling up, guerrilla militancy breaking off the brittle clutch and delivering a killer punch. All those in the front, pick it up, pick it up. Raise your spirit up. Miniature mind and make minstrel moves. You bigger in principle and invincible. Inflicting wounds to leave the beat mincing stew. Raise your spirit up, raise your spirit up. We uncover the schemes like customs of sea. Have them suffering concussion when the customers see. Can't summon and conjure up tricks under their sleeve. Cause we're way beyond whatever they touch and they see. Captive cut and released, suffering cease to suddenly freeze. When our energy runs 100 degrees. Poverty free, hungry to scream and run in the streets. Raise your spirit up, raise your spirit up. We dismissing the gimmicks, the guinea pigs and the critics. The incredibly cynical who's spitting for guineas and shillings. The winners is those who's willing to finish them all. Raise your spirit up, raise your spirit up. Breaking the chains they made for us. A break in the cloud and a pause in the rainfall. In this together and stepping the same course. Come on, raise your spirit up, raise your spirit up. Too much spirit to aim small. Breaking out of the limits of great force. On a higher plane, we lifted and stayed tall. Yo, raise your spirit up, raise your spirit up. We're breaking out of the chains they made for us. Breaking the cloud and pausing the rainfall. All in this together and stepping the same course. Raise your spirit up, raise your spirit up. Too much spirit to aim small. Breaking out of the limits of great force. On a higher plane, we lifted and stayed tall. Raise your spirit up, raise your spirit up. Raise your spirit up, raise your spirit up. Wir sind hier bei 1 Live 4, gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu den gerade gehörten Tracks. Aus der Schlagerfalle befreit gewissermaßen hat uns der UK-Rapper Dels mit seinem Titel Shapeshift von Joe Goddard von Hot Chip produziert. Und gerade verklungen ist ein Mann, den ich bisher musikalisch kaum oder nicht kannte, Soweto Kinch. Ein Saxophonist und Rapper aus Großbritannien, der mit einem Paket in An- und Abführung von insgesamt 6 Vertretern Gruppen des britischen Jazz im März für jeweils eine Woche nach Deutschland in den Sektor hier kommt. Alles weitere vielleicht gleich, was da genau passiert. Die Idee dahinter ist wirklich beeindruckend. Das hier ist aus London Funky Steps mit dem Titel Fuller auf Hyperdub erschienen. Na, das ist natürlich Pech. Ich hab's aber kapiert. Muss hier nur eine neue Musik klar machen. Eben seht mir das bitte nach. Das kann passieren. Kriegen wir geregelt. Alles klar. Live hier den wirklich etwas kurzen und zerhackten Auftritt von Funky Steps bitte ich zu entschuldigen. Ein Fingerabdruck an der falschen Stelle einer CD und sowas ist schnell passiert. Viele von euch wissen das. Darf nicht passieren, soll nicht passieren, ist passiert. Sorry, ich ärgere mich über sowas selber. Glücklicherweise hatte ich einen Track zur Hand, der sowieso jetzt in diesem Zeitraum laufen sollte, nämlich einen von Faulty DL. Endeavor heißt er, der Titel stammt aus dem letzten Jahr, war einer meiner absoluten Favorites in seiner Garage-artigen Herangehensweise mit diesen jazzigen Schlenkern. Ich mag den unglaublich und habe ihn wiedergefunden auf der zuletzt schon erwähnten Compilation 14 Tracks from Planet Mu. Bleibt mir auch heute nicht erspart, dieses Londoner Label hier gleich mehrfach zu erwähnen. So, nochmal ganz kurz zurück. Das ist einfach eine gute Idee. Die sogenannte Brit Jazz Week. Da sind 6 britische Formationen, die nicht gemeinsam jetzt auf die Bühne eines Clubs kommen, sondern die Bereitschaft bekommen haben, im Sektor hier zum Beispiel, dass 2 Clubs, nämlich das Domizil in Dortmund und der Stadtgarten in Köln, jeweils eine Woche lang vom 14. bis zum 20. März ihre Bühne komplett für diese 6 Bands reservieren, sodass jede Band an einem Abend in einem der beiden Clubs spielt und dann tauschen die sich so untereinander aus, dass eben an jedem Abend in einem der beiden Clubs in Dortmund oder aber Köln eine dieser 6 Bands-Formationen auf der Bühne steht, darunter auch der eben gespielte Soweto Kinch, Saxophonist und Rapper, dessen Stimme mich so ein bisschen an die wirklich guten Leute aus England erinnert, wie zum Beispiel Ty oder auch Sway. Wahrscheinlich liegt das nicht zuletzt natürlich auch an dem jazzigen Umfeld seiner Tracks. So viel mal dazu und in der Woche darauf gibt es noch einen Nachschlag auf der malerischen Burg Fischering in Lüdinghausen. Auch das soll hier nicht verschwiegen werden. Da gastieren an 2 Tagen, ich sage das aber auch noch mal kurz vorher genauer durch, am 20. und 24. März, dann auch noch mal jeweils 2 Bands aus diesem Paket. So viel mal dazu. Ich schaue mal, wie ich weitermachen möchte. Jetzt mal sicherheitshalber wirklich mit Vinyl. Good old Vinyl. Ein Mann, der bei seinen Live-Auftritten eine Maske trägt, die aber nicht so groß ist und so gesichtsverhüllend, dass man nicht merken würde, er ist noch ein ziemlich junger Kerl. Er ist mit trockenem, beinhartem Dubstep angefangen und switcht mittlerweile in alle nur denkbaren Richtungen. Ich konnte ihn vor einigen Wochen auf dem Eurosonic Festival in Groningen sehen. Subtract ist sein Name. Als er mit einem MC auf der Bühne stand, dessen Stimme ich überhaupt nicht mochte und viele Tracks liefen so ein bisschen in relativ unspektakuläre Drum-and-Bass-Formate rein. Ein Auftritt, der mich nicht umgehauen hat. Gleichwohl tun es die Tracks, die Subtract seit einiger Zeit veröffentlicht. Jetzt hier Look at Stars, ein wunderschöner Titel mit Stimme. Und diese Stimme kommt von Sampha, einer Frau, die wir heute an anderer Stelle auch noch hören werden. Look at Stars, schöne hausige Nummer. Wir hören mal, hier ist Subtract featuring Sampha, Look at Stars. Thank you. 1 Live 4, eine neue Nummer des Bukarester Produzenten Cosmin TRG, die heißt Separat. Ich möchte jetzt zu einem Mann kommen, den ich eingangs der Sendung bereits erwähnte. Sein Name ist Dee Bridger, heißt bürgerlich Dennis White. Als er erstmals in mein musikalisches Gesichtsfeld trat, da war er noch Mitglied der Drum and Bass Crew, vierköpfig damals Bad Company, deren Titel wirklich im klassischen Sinne so etwas waren wie der berühmte Tritt in den Arsch. Titel, die wirklich keine Atempause kannten. Umso erstaunlicher die Entwicklung, die Dee Bridge genommen hat, hin zu ambienten, fast schon zu nennenden Tracks, die große Auslassung betreiben und kaum noch, sagen wir mal, als 170 BPM Nummern, das ist ja die klassische Beats per Minute Zahl im Drum and Bass, erkennbar sind. Sehr cineastisch das Ganze. Auf seinem Label Exit Records hat er jetzt eine ganze Reihe britischer Künstler vereinigt, die seinen Stil gewissermaßen sich seinem Stil annähern, auf ganz erstaunliche Art und Weise, so als hätten sie den schon immer gewissermaßen auch in ihren Genen gehabt. Zu diesen Künstlern, vereint auf einer Doppel-CD mit dem Namen Mosaic Volume One, zählen zum Beispiel Scream, Comics, Indigo, Synchro, D-Bridge selber natürlich, ASC und ein Mann, mit dem ich hier beginnen möchte, im Rahmen dieser insgesamt 22 Tracks, die wir natürlich lange nicht alle hören, aber zwei würde ich schon gerne spielen. Zwei Beiträge von Scuba zunächst und dann von dem Duo Comics. 1 Live hier. Wir hörten eben zwei Titel aus der Exit Records Compilation Mosaic Volume 1. Ein absoluter Hörgenuss. Das kann ich einfach mal so blöde und platt, aber eben auch wahrheitsgemäß sagen. Dieser Mann im Hintergrund ist ein Produzent aus Bristol. Er nennt sich Orphan 101 und seine House-Techno-Tracks, wenn sie denn überhaupt in diesem Genre angesiedelt sind, erfreuen sich nicht zuletzt großer Beliebtheit auch innerhalb der Szene von Dubstep-DJs. Das liegt ganz sicher daran, dass seine monströsen Bässe die Titel schon sehr dominieren. Darüber hinaus Into You heißt die aktuelle EP von Orphan 101, kommt er mit sehr ungewöhnlichen Breaks, wie wir gerade gehört haben, innerhalb der Palette von 3 Titeln, die auf dieser EP enthalten sind. Ich will es kurz machen. Elektra ist der nächste Titel und kommt von diesem belgischen Echo und Dub Techno Beast Peter van Heusen zusammen mit dem italienischen Produzenten Donato Dozzi. Der Titel soeben erschienen heißt Elektra. Gleich die Infos, dann geht's weiter mit 1 Live 4. Bis gleich. Das Kölner Label Compact veröffentlicht in regelmäßigen Abständen neue Exponate seiner Reihe Pop Ambient. Logisch, dass zu Beginn des neuen Jahres jetzt Pop Ambient 2011 dran ist. Erneut mit Tracks, die echte Perlen sind. So eine Art Neuzugang auf dem Compact-Label ist der Niederländer BV Dub, den ich hier schon des Öfteren gespielt habe. Nicht allerdings mit dem Beitrag auf dieser Compilation Pop Ambient 2011. Das ist ein Titel, der könnte sich so vom Titel her im Grunde auch auf dem Debütalbum des jungen Briten James Blake finden. Mit genau diesem Album, James Blake eben, mache ich dann im Anschluss weiter. Hier zunächst Beef It Up, Make the Pain Go Away. Lasst die Angst, die Furcht, den Schrecken, den Schmerz doch bitte gehen. Thank you. swan and quiet like a knife, and it is a wasted life. 1, 2, 4. Eben ein Titel aus dem selbstbetitelten Album von James Blake. Und auch der gerade gehörte Titel bleibt in puncto Minimalismus hinter James Blake kaum zurück. Christian Kjellwander mit einem Titel aus seinem neuen Album The Rough and Ringe. Ein Mann mit einer Stimme, die wirklich führen kann, und das auf dem neuen Album vom 1. bis zum insgesamt 10., dem letzten Track, richtig gut tut. Was ist das für ein schönes, tolles Album? Ich hatte bei anderer Gelegenheit zuletzt schon gesagt, dass mich diese Stimme von Ferne und mit dem berühmten Irgendwie so ein bisschen an die dunkel getönte von Mark Lanegan erinnert. Je mehr ich aber höre, desto stärker kommt mir auch bisweilen Eddie Vedder von Pearl Jam in den Sinn, wenn er die ganz ruhigen Pearl Jam Nummern singt. Christian Kjellwander. Wo wir hier gerade bei etwas ruhigeren Tracks sind, diesen hier möchte ich euch nicht vorenthalten. Er stammt von einem New Yorker Bass-Saxophonisten namens Colin Stetson. Diejenigen unter euch, die in den letzten Jahren immer mal das Merce Jazz Festival besucht haben, werden ihn möglicherweise kennen, denn dort ist er bereits aufgetreten. Es gibt ein neues Album von Colin Stetson, der eine sehr ungewöhnliche und schwierige Technik des Saxophonblasens beherrscht. Und zwar versteht er es, während des Blasens, mithin also während des Produzierens eines oder mehrerer Töne, Luft zu holen, ohne abbrechen zu müssen. Das habe ich als früherer Saxophonist elendig lange und natürlich nie versucht und natürlich nie geschafft. Eine Technik, die sich meinem Verständnis komplett entzieht, dass man also bläst und während des Blasens atmen kann, um neue Luft zu speichern. So kann man einen Ton beliebig lang 15, 20, 30 Minuten halten. Eine unglaubliche Technik. Colin Stetson, New History Warfare Volume 2, Judges, erwartet jetzt bitte kein konventionelles Spiel, sondern eher ein Spiel mit Tönen, das zudem bereichert wird, in diesem Fall mit der Stimme von Shara Worden, die dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist als My Brightest Diamond. Keep from crying. Someday. 1Live4, ein 10-minütiger Ausschnitt aus einem Titel, der insgesamt 23 Minuten währt. Spott, Zynismus und Angriffslust sind und waren dieser Band nie fremd. Ich rede von Mogwai, doch diese Dinge findet man in den letzten Jahren, wenn überhaupt, dann in gelegentlich etwas barsch und wortkarg geführten Interviews oder aber in den Zeichen, die die Musik gewissermaßen umgeben. Und wenn ich die Zeichen meine, dann etwa den Titel des neuen Mogwai-Albums Hardcore Will Never Die, But You Will. Oder auch einzelne Titel wie zum Beispiel You're Lionel Richie. In der Musik selber dominiert eine atemberaubende Schönheit und Melancholie nicht zum ersten Mal. Und dem neuen Album oder vom neuen Album gibt es eine sogenannte limitierte Edition, die enthält eine zweite CD mit eben diesem 23 Minuten währenden Titel Music for a Forgotten Future. Wunderschön. Ich bin etwas unschlüssig, ob ich das hier hätte tun sollen nach 10 Minuten, aber jetzt habe ich es getan. Davor haben wir das Duo Kotlet und Sadak gehört mit dem Titel Just Wait aus der Krümmel-EP. Und weitermachen möchte ich. Wir haben Montag, Valentinstag, mit einem Titel, der genau darauf hört, Valentine, von dem Duo Jesse Ware und Sumpfer. Der Name Sumpfer begegnete uns heute bereits in Zusammenhang mit Subtract. Da ist mir ein Fehler unterlaufen, als ich die etwas grenzwertige Stimme als eine Sie bezeichnet habe. Sumpfer ist männlich. Gleichwohl hat besagter Subtract im November letzten Jahres mit ihr, mit Jesse Ware, auch bereits einen Track veröffentlicht. Jetzt also hier Jesse Ware und Sumpfer mit diesem wie aus dem Nichts gekommenen Titel Valentine, der so kurz und klein ist, den alle aber so mögen. Und das liegt nicht nur daran, dass heute eben der Valentinstag ist. Valentine. Cause I know about my love. she hope me open just to see her vision clear. Live hier, auch dies ein Track, wenn man so will, zum Thema Valentinstag. Sekunde, ich muss eben das Vinyl stoppen, das hinter mir seine Runden dreht. Sich gegenseitig die Liebe gestehen, Blumen schenken, woher nehmen, wenn nicht stehlen. Die schönsten Blumen sind ja bekanntlich die selbstgepflückten. Aber ich muss gestehen, ich hatte in den letzten Tagen, wo es ja ein bisschen wärmer war, kaum Gelegenheit, mal so genau zu gucken, ob überhaupt schon, gibt's denn schon was, was man so verschenken könnte in Nachbarskarten bei Nacht und Nebel mal eben rüber? Ich glaube nicht. Also muss man doch in den Blumenladen und notfalls, wenn nun wirklich alle Stricke reißen, dann halt zur Tankstelle. I'll Gather Flowers, ich sammle Blumen, das ist der Titel der Band, die wir hier gerade gehört haben. Eine Gruppe, von der ich vor und nach diesem Album The Perfect Dream aus dem Jahr 1988 nie wieder etwas gehört habe. Gleichwohl ist das ein sehr schönes Album, das so ein bisschen in der sogenannten Shoegazer-Zeit stattfand. Und das hört man diesem Werk an, das auch so angenehm elektronisch hier und da die Stücke verstärkt. 1988, das sind jetzt 23 Jahre her. Wenn ich auf den nächsten Künstler zu sprechen komme, dann muss ich in eine völlig andere Zeitschiene springen. Da geht es dann um Millionen von Jahren. Wenn wir die mal zurückdenken, dann werden wir feststellen, wir verheddern uns, wir vertun uns. Wann war dies? Wann waren die Dinosaurier? Also die sind, glaube ich, vor 50 bis 65 Millionen Jahren ausgestorben. Die Zahl habe ich zuletzt aufgeschnappt. Aber wann dieser Planet zuletzt von einem Superkontinent gewissermaßen geprägt wurde, das weiß ich nun wirklich nicht. Das war die Zeit, als die heute bekannten Kontinente gewissermaßen noch zusammenhingen und ein Tier, ich hätte fast Löwe gesagt, aber ich weiß nicht, ob es vor 80 oder 100 Millionen Jahren überhaupt schon Löwen gab. Ich weiß es wirklich nicht, aber irgendein Tier wird es gegeben haben. Das hätte theoretisch sagen können, ich gehe jetzt mal vom heutigen Australien nach London oder wie auch immer. Ein Superkontinent und der hieß Pangaea. Und nach diesem Superkontinent benannt hat sich ein junger britischer Produzent, eben Pangaea. Ihm gehört teilweise das Hessel Audio Label aus Leeds, auf dem auch der gute James Blake in der jüngeren Vergangenheit schon veröffentlicht hat, wie einige andere, die so ein bisschen artifiziell zu Werke gehen, so Dubstep im Grunde links nicht ganz, aber doch weitgehend liegen lassen. Wir werden das am neuen Track von Pangaea auch wieder hören, der ein wunderschönes Drumming-Konstrukt ist, zumindest nach dem ersten Höreindruck, den ich heute Nachmittag hatte. Inner Days ist der Titeltrack seiner neuen Maxi. Hier ist Pangaea. An dieser Stelle bereits ganz kurz schon mal dir und euch besten Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe und Gute für die anstehende Woche. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns hier bei Gelegenheit wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alle habe ich auch schon gesagt, alles Liebe, alles Gute. Also, ciao, ciao. Miss Beats macht die Tür gleich zu übrigens.